Warum nimmt er mich nicht ernst? Weil ich 14 bin. Ich selbst nehm euch nicht ernst, weil ich 14 bin. Ich bin ein kleiner Junge, habe Träume in dieser Welt, bin auch nicht alt genug, deshalb denk nicht an das Geld. Und selbst wenn die Büros wie eine andere Welt entfernt, bin ich für immer eins, ein Junge, der was lernt. Auch wenn die Ziele unerreichbar entfernt liegen, bleib ich ihnen treu, genauso wie die kleinen 7. 14 Jahre na und 14 Jahre, was soll's? F.A. war 13 und macht jetzt Platten aus Gold. Wir sind nicht die, die Ghetto-Sprache üben. Würde ich es anders sagen, würde ich mich selbst belügen. Ich bin ein kleiner Junge, die Welt erscheint so groß. Und obwohl manche gegen mich, die Welt, sie ist famos. So hat doch jeder recht, jeder darf was sagen. Ohne dass wie in China die Knüppelmänner kommen und schlagen. Kein Land hat so eine schöne Kultur, keine Bundeskanzlerin erfand ihre eigene Frisur. Es fließen Honig und Nektar, es ist ein wunderschöner Traum. Und selbst die Frau ist gleich dem Mann, man glaubt es kaum. Doch sobald Krieg herrscht und Freundin sich verdammen, so stehen doch die Deutschen da in der Armee zusammen und kämpfen gegen den Feind, wie stark er auch sei. Eine blutige Ernte, Hagel aus Blei, das ist dicke Bäuche, man gießt durch Schläuche den Garten nass. Jeder hat seine Bräuche, die Bratwurst, wie schön sie ist. Jeder sein Bratwurst fehlt sich Schiss. Bierbruch zeigt, wie schön du bist. Du fragst doch, was nicht in Ordnung doch ist. Doch es ist doch alles wunderbar. Du fragst mich nochmal, ich sag trotzdem, in diesem Land ist wohl der Frieden eingegangen. Es gibt keine Gewalt, keine Macht, keine Drogen. Und sobald Mitternacht geschlagen, sind wir der Reichtum vergaßen. 14 Jahre na und 14 Jahre, was soll's? F.A. war 13 und macht jetzt Platten aus Gold. Wir sind nicht die, die Ghetto-Sprache üben. Würde ich es anders sagen, würde ich mich selbst belügen.